dem Südrand, gerade hinten an der Zwischenkieferwand, wo im letzten Jahre noch das Bärchen Brennnesseln stand, wo es immer, wenn der Mond sich überschlägt, so gellend lacht, drüben haust in einem Panzer aus der allerletzten Schlacht, jener Kerl mit lauter Haaren auf dem Kopf und dem Gesicht, zu dem, wenn es Neumond ist, unser ganzes Stamm ihn kriecht. Jener schlägt ein Instrument aus hohlem Holz und Stacheldraht und erzählt dazu, was früher sich hier zugetragen hat, in den guten alten Zeiten, in den guten alten Zeiten. Damals konnte der, der wollte, auf den Hinterkrallen stehen. Doch man fand das Kriechen viel bequemer als das Aufrechtgehen. Der Beharrte sagt, sie seien sogar geflogen und zwar gut. Aber keiner fand je abgebrochene Flügel unterm Schutt. Über Tage und in Herden lebten sie zur Sonnenzeit. Doch zum Paaren schlichen sie in Höhlen, immer nur zu zweit. Ihre Männchen hatten Hoden und ein bisschen mehr Gewicht. Doch ansonsten unterschieden sie sich von den Weibchen nicht. In den guten alten Zeiten, in den guten alten Zeiten. Damals wuchsen fette Pflanzen überall am Wegesrand. Doch sie abzufressen galt als äußerst unfein in dem Land. Man verzehrte Artgenossen, selbst das liebenswerte Schwein. Doch die aufrecht gehen konnten, fraß man nicht, man grub sie ein. Manchmal durfte man nicht töten, manchmal wieder musste man. Ganz genaues weiß man nicht mehr, aber irgendwas ist dran. Denn wer Tausende verbrannte, der bekam den Ehrensold. Doch erschlug er einen Einzelnen, hat der Henker ihn geholt, in den guten alten Zeiten, in den guten alten Zeiten. Und wer alt war, galt als weise, und wer dick war, galt als stark. Und den fetten Greisen glaubte man aufs Wort und ohne Arg. Und wenn Wolken sich am Abend färbten, freute man sich noch. Und man fraß ganz ruhig weiter, wenn die Erde brandig roch. Denn vom Himmel fiel noch Wasser und die Sonne war noch weit. Und der große Bär, der schlief noch in der guten alten Zeit. Und die Erde drehte sich nicht plötzlich rückwärts und im Kreis. Doch man schaffte rüstig, bis es dann gelang, wie jeder weiß. Und da war Schluss mit jenen Zeiten, mit den guten alten Zeiten. Wir bei Neumond an der Zwischenkieferwand, wo im letzten Jahre noch das Bärchen Brennnesseln stand. Und wir lauschen dem Beharrten, der sein Instrument laut schlägt. Und wir lauschen, lauschen, lauschen, nächtelang und unbewegt. Und wir träumen von den guten alten Zeiten und dem Land, wo man überall und jederzeit genug zu fressen fand. Unsere Stammesmutter streichelt unser Jüngstes mit den Zehen. Manchmal seufzt sie, oh ihr Brutgenossen, war das früher schön in den guten alten Zeiten, in den guten alten Zeiten.